Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, beim letzten Mal, das war vor 2 Wochen, weil wir uns geeinigt haben darauf, dass wir inshallah Aqidah und Fiqh abwechselnd machen, in diesem Rhythmus, haben wir gesprochen über den Menschen, denn die ganze Aqidah bezieht sich auf den Menschen letztendlich. Das heißt, noch bevor wir über Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben, haben wir uns erklärt, woher kommt der Mensch her, was ist er, wohin geht er, was sind die religiösen Antworten darauf, diese berühmten Fragen, woher komme ich, warum bin ich hier und wohin werde ich gehen, nachdem ich hier gewesen bin. Diese Fragen, die Religion, Alhamdulillah, des Islam, deutlich und klar nicht nur beantworten kann, sondern auch auf eine Art und Weise beantwortet, dass die Gemüter beruhigt. Denn man braucht ja auch eine Antwort, die einen zufriedenstellt. Denn wenn ich zu einem Menschen zum Beispiel sage, nachdem du gestorben bist, wirst du im Nirvana sein. Das heißt, du wirst im Nichts sein. Fertig, du wirst aufgelöst, dich gibt es nicht mehr. Dann ist das sicherlich eine Antwort auf die Frage, aber es ist keine beruhigende Antwort. Und wenn ich sage, du als Mensch stammst von einer niedrigeren Lebensform ab, bis du dich jetzt entwickelt hast, das bedeutet auf Deutsch gesagt, das ist keine schöne Beschreibung erstens deiner Herkunft und zweitens ist es auch keine schöne Beschreibung, was deine Zukunft angeht. Warum? Weil das würde ja bedeuten, dass du jetzt gerade noch nicht die höchste Lebensform erreicht hast, sondern du wirst eines Tages dich noch weiterentwickeln. Also bist du jetzt sozusagen immer noch in einer niedrigen Lebensform und es wird auch keine und es gibt noch Möglichkeit zur Verbesserung. Das soll damit gesagt werden. In Wirklichkeit, Allah Azza wa Jal sagt im Koran al-Karim, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen sicherlich in schönster Gestalt erschaffen. Nachdem wir über den Menschen gesprochen haben, möchten wir uns jetzt unterhalten über unseren Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, den Herrn der Welten. Der Iman an Allah Azza wa Jal kann verschiedenartig bewiesen werden. Und eine der Arten, um Allah Azza wa Jal zu beweisen, ist sicherlich der Verstand des Menschen. Und der Verstand des Menschen auf Arabisch, Al-Aql, das brauchen wir dringend, denn mit dem Verstand reden wir mit Menschen, die vielleicht gar nicht an Allah Azza wa Jal glauben, oder wir reden mit Menschen, die an Allah glauben und sie müssen jetzt verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen gesagt hat. Das heißt, den Aql brauchen wir sowohl für Menschen, die an Allah glauben, als auch für Menschen, die nicht an Allah glauben. Das Wort Aql übrigens im Arabischen, Aqala, bedeutet unter anderem festbinden, zurückhalten. Und deswegen heißt der Aql, der Verstand, auch Aql. Warum? Weil er den Menschen zurückhält, ihn daran hindert, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte. Dinge zu tun, die ihm entweder in diesem Leben schaden oder im nächsten Leben zumindest schaden werden. Der Verstand, liebe Geschwister, ist eine Angelegenheit, die man nicht gering schätzen darf. Der Verstand ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen gegeben hat, damit er ihn benutzt, damit er ihn anwendet und damit er dadurch zur Wahrheit auch gelangt. Und wenn der Mensch nämlich seinen Verstand ausschaltet, dann nennt man diese Person einen Geisteskranken oder einen verrückten Menschen. Das ist jemand, der sich sozusagen nicht unter Kontrolle hat und deswegen der verrückte Mensch macht Dinge, die er eigentlich nicht tun würde, wenn er diesen Verstand hätte. Und deswegen eine Person, die einen Verstand nicht hat, weil die einfach medizinisch krank ist, oder eine Person, die einen Verstand hat, aber diesen nicht anwendet, wo ist dann der Unterschied zwischen diesen beiden? Er ist nur in der Hinsicht vorhanden, dass die Person, die einen hat und nicht anwendet, eigentlich noch schlimmer ist, dran ist, weil sie es hätte anwenden können, diese Gunsterweisung Allahs. Aber die andere Person, sie konnte das ja gar nicht, sie hat gar keinen Verstand gehabt. Insofern, deswegen sagt man manchmal, ein Mensch verhält sich wie ein Tier, wenn man ihn beleidigen will. Warum? Weil das Tier hat Verhaltensweisen, die einem Menschen nicht gebührt. Warum? Weil er eben keinen Verstand hat, keinen Aql hat. Wenn wir diesen Verstand benutzen wollen, um an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt. Eine davon ist Al-Aql. Und der Aql, der Verstand, schaut sich zum Beispiel und denkt darüber nach, über die lebendigen Wesen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Dazu gehören unzählig viele. Um ein paar davon aufzuzählen, die Bienen, die Ameisen, die Spinnen. All diese verschiedenen Tiere haben bestimmte Instinkte. Das heißt, sie haben Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen von Geburt an mitgegeben hat. Oder, um das sozusagen noch neutraler auszudrücken, weil wir wollen jetzt erstmal sozusagen uns unterhalten mit Menschen, die gar nicht erst an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Das heißt, diese Tiere, die werden geboren und haben bestimmte Instinkte. Und diese Instinkte haben sie nicht erworben, sondern sie haben sie von Geburt an, manche sagen von Natur, mitbekommen. Wir sagen, Allah hat es ihnen sozusagen von Anfang an mitgegeben. Das gleiche gilt für ihre Sinne, wie zum Beispiel das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Schmecken. All diese Sinne sind auch nicht erworben, sondern man hat sie bekommen. Und auch haben diese verschiedenen Tiere ganz bestimmte Lebensgewohnheiten und bestimmte Arten, wie sie nach ihrer Versorgung streben. Und all dies bringt den Verstand dazu, die folgende Frage zu stellen: Wer hat diesem Tier von Geburt an diese Instinkte gegeben, diese Sinne gegeben, und wer hat diesem Tier beigebracht, wie es sich zu verhalten hat und wie es nach seiner Versorgung zu streben hat? Wer ist also derjenige, der sie erschaffen hat, Al-Khaliq? Wer ist also derjenige, der sie versorgt, Al-Razzaq? Wer ist also derjenige, der ihr Leben reguliert, Al-Mudabbir? Und wer ist derjenige, der alles ordnet? Der Ordner nennt man Al-Munazzim, auch wenn das jetzt nicht unbedingt einer der Namen Allahs ist, aber es ist sicherlich eine beschreibende Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala in dem Sinne, dass er sicherlich alles reguliert und alles ordnet. Und wer ist derjenige, der ihnen diese Dinge alle dienstbar gemacht hat und zur Verfügung gestellt hat? Das auf Arabisch Sakhara, das ist sicherlich eine Frage, die der Verstand sich stellt und natürlicherweise stellt, wenn er nur nachgedacht hat über das, was Allah subhanahu wa ta'ala eben, über das, was es überhaupt vorhanden ist in diesem Universum. Und der Verstand, liebe Geschwister, wenn man ihn gesund benutzt, gilt folgende Regel, und zwar: Der gesunde Menschenverstand widerspricht niemals dem überlieferten, authentischen. Das heißt, der gesunde Menschenverstand, er widerspricht niemals dem authentisch überlieferten. Was heißt das? Das heißt, wenn man seinen Verstand richtig benutzt, dann kann es nicht sein, dass das Ergebnis deiner Überlegung im Widerspruch steht zu dem, was im Koran al-Karim geschrieben steht oder in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gäbe es einen Widerspruch, wüsstest du, dass ein Fehler irgendwo liegt. Entweder in deinem Verstand, das bedeutet, du hast dein Hirn nicht richtig benutzt, oder in Bezug auf das Überlieferte, dann wäre es eben nicht das Wort Allahs, oder es wäre eben nicht die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Regel ist sehr wichtig, sie zu berücksichtigen. Es kann zwischen diesen beiden Dingen keinen Widerspruch geben. Im Gegensatz zu, das gilt natürlich für die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Islam. Ansonsten, wenn man auf andere Religionen schaut, dann sieht man deutliche Widersprüche. Deutliche Widersprüche. Zum Beispiel finden wir, dass es Menschen auf der Welt gibt, sie glauben an Allah, sie glauben auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist. Und gleichzeitig glauben sie, dass er subhanahu wa ta'ala ermüdet. Dass er ermüdet. Wenn er zu viel erschafft, ermüdet er. Und deswegen brauchte er eine Pause, nachdem er Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat, musste er sich am 7. Tag ausruhen. Okay? Dieser Widerspruch, den lässt sich nur lösen, indem wir sagen, wir glauben nicht an Allah als den Allmächtigen, den Kräftigen, sondern wir, oder das ist die eine Lösung, oder wir sagen, das Überlieferte in Bezug auf Allah, dass er sich am siebten Tag ausgeruht hat, ist falsch und zu verwerfen, das können nicht die Worte Allahs gewesen sein. Der Verstand kann nicht beides gleichzeitig akzeptieren, es sei denn, er schaltet ihn aus. Okay? Wenn er ihn ausschaltet, dann natürlich geht das. Und Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim macht uns klar ein paar Regeln, über die wir inshallah im Laufe der Zeit, im Laufe des Vortrags zu reden kommen. Verzeiht mir inshallah heute, wenn ich ein bisschen versuche, zügiger zu reden, denn wir haben einiges vor. Das heißt aber trotzdem, dass wir uns an die Zeit halten werden, wie idhnillahi ta'ala. Okay, noch einmal. Wir versuchen, unseren Verstand zu benutzen. Allah subhanahu wa ta'ala, der zum Beispiel die Pflanzen erschaffen hat. Diese Pflanzen, sie benötigen zu Beginn Verschiedenes. Sie benötigen zu Beginn einen Samenkorn. Sie benötigen zu Beginn Erde, in das man diesen Samenkorn hineinsteckt. Sie benötigen Luft. Natürlich gemeint ist damit Sauerstoff bzw. CO2, damit diese Pflanze leben kann. Und sie benötigt noch viele andere Dinge, die natürlich in der Erde vorhanden sein müssen. Es gibt fruchtbare Erden und nicht fruchtbare Erden. Gibt es Dinge, die in dieser Erde drin sind, die diese Pflanze zum Leben braucht. Und deswegen, wie kann es also sein, dass diese Pflanze aus sich selbst seiend ist? Also wie kann es sein, dass diese Pflanze sozusagen sich selbst erschaffen hat? Wo man doch sieht, dass sie diese ganzen anderen Dinge braucht, die nicht Teil der Pflanze eigentlich ursprünglich sind. Und deswegen, nur jemand, der seinen Verstand ausschaltet, sagt, dass eine Sache sich selbst erschaffen kann, eine Sache sich selbst hervorbringen kann. Selbst wenn wir, die Atheisten natürlich, sie argumentieren an diesem Punkt mit der Sache, dass sie sagen, hier ist keine Schöpfung, sondern hier ist eine Umwandlung. Das heißt also, es ist eine Schöpfung im Sinne von aus dem Nichts etwas entsteht. Das sieht man nicht bei der Schaffung, bei dem Heranwachsen einer Pflanze. Ja, sondern lediglich eine Umwandlung, eine Zusammensetzung von bereits Vorhandenem. Und wir sagen, ja, das mag zwar sein, aber auch diese Art der Zusammensetzung, wer hat sie bestimmt und wie geschieht sie und wer leitet sie ein und wer hat dieser Pflanze alle diese, Zusammensetzungen, diese Bestandteile, meine ich, zur Verfügung gestellt. Das muss jemand gemacht haben, damit diese Pflanze davon überhaupt profitieren kann. Und deswegen gibt es eine Regel, die haben wir aus dem Koran al-Karim gelernt. Und natürlich weist auch der gesunde Menschenverstand darauf hin. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Das sind zwei Möglichkeiten, wenn du nicht an Allah glaubst. Aber es gibt dich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist von nichts erschaffen worden. Nur wenn du sagst, dass nichts etwas erschafft, dann hast du dich selbst widersprochen, weil du gesagt hast gerade eben nichts. Und nichts ist nichts. Da kannst du nicht sagen, aus nichts entsteht etwas. Das ist eine Sache, die der Verstand ausschließt. Vollkommen ausschließt. Der Verstand kann das nicht glauben. Es sei denn, er schaltet es aus und nimmt es einfach hin. Aber das kann nicht, aber es ist nicht wahr. Ich kann nicht glauben, dass 1 und 3 das gleiche ist. Ich muss glauben, dass 3 ist was anderes als 1, in meinem Dezimalsystem zumindest. Okay? Okay, dann die zweite Möglichkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen gegeben, und da sehen wir sehr schön, dass der Quran al-Karim den Menschenverstand anspricht. Und dass der Islam nicht nur eine reine Sache ist, die man glaubt, auch wenn man sie nicht nachvollziehen kann. Allah sagt, denn es gibt Dinge, die kann man nicht nachvollziehen mit dem Verstand. Wenn es über Al-Ghaib geht, über das Verborgene geht, das heißt, wenn Allah spricht über irgendetwas, was wir niemals gesehen haben und auch erst im Jenseits sehen werden, wie zum Beispiel die Flüsse des Paradieses und dass es im Paradies alles gibt, was der Mensch sich wünscht und dass man darin niemals traurig sein wird und dass man darin machen kann, was man möchte. All diese Dinge, die kann der gesunde Menschenverstand sich vielleicht er kann es sich vorstellen, auch wenn er es nicht gesehen hat. Deswegen ist eine, das heißt, der Verstand schließt die Sachen nicht aus. Ja, wenn er sie etwas nicht kennt, heißt es nicht, dass er es ausschließt. Aber er kennt es nicht, das war's. Aber der Verstand sagt, natürlich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat, dann kann es auch sein, dass es so einen Paradiesgarten gibt, in dem man dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde. Tayyib. Das in Bezug auf die Pflanzen. Schauen wir uns in Bezug auf den Menschen. Denn wir wollen letztendlich darauf hinaus, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Der Mensch, der von allen Geschöpfen sicherlich das Edelste ist auf dieser Erde, er war zu Beginn nichts anderes als ein Tropfen Flüssigkeit von einem Mann und einer Frau, die sich in der Gebärmutter der Mutter gefestigt hat, manifestiert hat, festgelagert hat, und dann ist er von einem Zustand in den anderen übergegangen, bis er letztendlich ein vollkommener Mensch geworden ist. Dann war er aber erst ein kleines Kind, dann wächst er langsam heran, bis er im Mannesalter ist, sage ich mal, das heißt, bis er ausgereift ist, und danach wächst er nicht mehr heran, sondern es geht wieder rückwärts, er wird älter, er wird schwächer, und letztendlich stirbt er. Und diesen Zirkus, diesen Kreis, ja, den macht jedes Lebewesen in seinem Leben einmal durch. Und interessanterweise genau einmal und kein zweites Mal. Jetzt, kann es sein, dass dieser Mensch, der herangewachsen ist und abhängig war von der Nabelschnur, durch die er sich ernährt hat, während er im Bauch seiner Mutter war, kann es sein, dass es einen gesunden Menschenverstand gibt, der sagt, dass so ein Mensch sich selbst gemacht hat? Wenn jemand zum Beispiel ein Gebäude sieht und man würde ihm sagen, dieses Gebäude ist von selbst entstanden, würde er das niemals glauben. Und wenn jemand ihm sagen würde, hier ist ein Stück Brot und dieses Stück Brot ist von selbst entstanden, was nichts anderes ist als, du kannst Mehl nehmen und Wasser nehmen und mischen zusammen und machst in den Ofen, das war's. Du bekommst schon Brot. Auch wenn es überhaupt nicht schmeckt, aber das ist schon Brot. Wenn du jemandem sagst, hier ist ein Stück Brot entstanden von alleine, nicht einmal das würde er glauben, obwohl es hier nur um drei Dinge geht. Mehl, Wasser und Wärme. Mehr nicht. Auch diese Sache kann er niemals glauben und akzeptieren. Oder das Beispiel des Kartenhauses oder irgendwelche anderen Beispiele. Insofern gilt dieser Satz oder dieser Grundsatz, dass alles Verursachte eine Ursache hat. Alles Verursachte hat eine Ursache. Jede Sache, die irgendwie geschieht, es muss etwas geben, was diese Sache in Bewegung gesetzt hat, was diese Sache hervorgebracht hat. Es kann nicht etwas geben, etwas macht, etwas redet, etwas tut sich, ohne dass jemand dafür etwas getan hat. Diese Regel daraufhin weist der gesunde Menschenverstand hin. Okay. Was haben die Menschen gemacht, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben? Sie haben seltsamerweise, ich will nicht sagen bewundernswerterweise, sondern seltsamerweise, sobald sie ein paar Gesetze Allahs kennengelernt haben, sind sie vor Freuden aufgesprungen und gesagt, wir haben die Erklärung, wie die Geschöpfe funktionieren, und wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala hashah nicht mehr. Warum? Weil sie ein paar Sachen sozusagen erkannt haben. Sie haben zum Beispiel erkannt, wie der Regen sich bildet und wie die Wolken sozusagen sich zusammensetzen und wie also vorher natürlich die Flüssigkeit des Wassers also aufsteigt, verdunstet, und diese Regelung oder diese Regulierung, die haben sie, diesen Kreislauf, den haben sie herausgefunden und gesagt, gut, jetzt wissen wir, wie der Regen kommt, also es kommt nicht von Gott. Ja, weil manche Atheisten haben natürlich auch manche Dinge falsch verstanden, religiös gesehen. Weil manche gläubige Menschen das auch teilweise falsch dargelegt haben. Es gibt falsche Vorstellungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Menschen denken vielleicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala eher das Regenwasser plötzlich im Himmel aus dem Nichts erschafft und dann runterfallen lässt. Okay? Aber, und deswegen natürlich, nachdem die Atheisten herausgefunden haben, nein, es gibt hier einen Kreislauf, der höchst komplex ist, der zum Regen geführt hat, dann haben sie dann gesagt, seht ihr, eure Gottesvorstellung, die ihr gehabt habt, die stimmt gar nicht. Also kann es den Gott nicht geben. Klammer auf, sie haben in gewisser Weise recht, weil den Gott, von dem sie, diese Menschen gesprochen haben, so gibt es ihn nicht, das stimmt. Ja? Aber es war eben eine falsche Gottesvorstellung und deswegen widerspricht das nicht dem der wahren Gottesvorstellung. Und das Gleichnis von solchen Menschen, das heißt diejenigen, die herausgefunden haben, wie etwas auf dieser Welt funktioniert, ein Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala herausgefunden haben und daraus schlussfolgern, dass es Allah subhanahu wa ta'ala nicht gibt, ist gleich einer folgenden Person. Stellt euch vor, du gibst einer Person einen Teller mit Datteln und dann isst sie von diesem Teller diese Datteln, bis sie satt geworden ist. Dann fragt man, dann fragt derjenige, der satt geworden ist, woher kommen diese Datteln? Dann sagt der andere, sie kommen von Allah. Diese Datteln kommen von Allah. Und er glaubt daraufhin an Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er eben gesehen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil er eben das Zeichen Allahs gesehen hat, diese Datteln, die er erschaffen hat, die darauf hinweisen, dass es den Schöpfer gibt. Später irgendwann mal hat Allah für ihn bestimmt, dass er einen Garten besucht. In einen Garten hineingeht, in diesem Garten gibt es viele Dattelpalmen. Und hat dann gesehen, wie die Leute diese Palmen züchten und wie sie sie einpflanzen, wie sie sie schneiden und wie sie sie künstlich befruchten und weiß nicht was. Und daraufhin hat er geleugnet, dass diese Datteln von Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Dass er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er gesehen hat, wie diese Dattelpalmen heranwachsen. Das heißt mit anderen Worten, diese Hintereinanderschachtelung von verschiedenen Ursachen, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Dattel erschaffen hat, heißt nicht, dass sie Hokus Pokus einfach kommt aus dem Nichts, plötzlich so und vorher war sie nicht da, sondern unser Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet auch, dass Allah es ist, der, wenn er etwas erschafft, es durchaus auf höchst komplizierte Art und Weise erschaffen kann. Warum nicht? Wo ist da der Widerspruch? Es gibt, Alhamdulillah, wie gesagt, keinen Widerspruch zwischen dem gesunden Menschenverstand und dem, was die Religion uns lehrt. Und deswegen, Allah im Koran Karim beschreibt ja auch diese manche seiner Naturgesetze oder was man als Naturgesetze bezeichnet, und zwar die Tatsache, wie die Wolken entstehen und wie subhanahu wa ta'ala den Regen hinabsendet und die Winde und so weiter. Diese Dinge, liebe Geschwister, schließen nicht aus, dass Allah es ist, der diesen Befehl gegeben hat. Wir brauchen ein paar Begriffe, mit denen sich manche Menschen beschäftigen, um ihren Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala auszuschließen. Der erste Begriff ist, was man auf Arabisch At-Tabi'a nennt, die Natur. Oft ist die Rede von der Natur, die Natur hat gemacht, die Natur hat gewollt oder irgendwas. Das heißt, man schreibt der Natur einen Willen zu. Was ist mit der Natur gemeint? In der Natur meint man nichts anderes als alles Vorhandene an dem, was wir glauben, dass es von Allah erschaffen worden ist. Ob wir von der Kälte reden oder von der Wärme reden oder von Feuchtigkeit reden oder von allem Trockenen reden. Das heißt, alles, woraus alles Vorhandene irgendwie zusammengesetzt ist. Und wenn wir letztendlich ganz tief hineingehen in die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, zumindest so tief, wie man es weiß, finden wir irgendwann mal, dass alle Dinge, so ist zumindest die Theorie, weil das hat ja keiner gesehen, ja, dass die Dinge aus Atomen bestehen, und diesen Atomen, da befinden sich dann nochmal hauptsächlich drei Bestandteile, einmal die Elektronen, dann die irgendwo um den Kern rumflitzen und dann die Neutronen, die Protonen irgendwo im Kern. Diese Dinge sind, so sagt man, der kleinste Bestandteil, den man sich vorstellen kann. Und natürlich hat das kein Mensch gesehen. Das kann man auch nicht sehen und wird man wahrscheinlich auch nie sehen können. Und Das ist die Vermutung. Warum? Weil man durch Experimente sozusagen dieses Modell nachweisen kann oder versucht nachzuweisen. Allahu a'lam. Wie dem auch sei. Das ist eine Sache, das heißt, man redet von der Natur. Die Natur hat bestimmt, die Natur hat gewollt, die Natur hat gemacht. Dass diese Aussage keinen Sinn macht, ist klar, weil du schreibst hier toter Materie irgendeinen Willen zu, obwohl diese Dinge überhaupt gar nichts an sich tun können. Der Beweis, stellt euch mal vor, ganz einfach, wenn du einen Stein fallen lässt, dann dieser Stein, oder wenn dein Stein besser gesagt loslässt aus einer Höhe, dann fällt er auf zum Boden runter und es wird begründet mit was? Mit der Erdanziehungskraft. Richtig? Das heißt also auch hier, kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, das fällt grundlos, sondern es gibt einen Grund. Auch wenn man nicht sagen kann, was ist eigentlich Erdanziehungskraft, das kann dir kein Mensch genau erklären, weil es ist kein Magnet, es funktioniert wie ein Magnet, aber was es genau ist, kann man nicht sagen, aber man weiß, dass es gibt, weil ich sehe es. Und ich kann nicht glauben, dass etwas von alleine funktioniert, ohne dass etwas gemacht, ohne dass da dahinter was steckt. Also weiß ich, es muss hier eine Art Erdanziehungskraft geben. Aber genau diesen gleichen Stein, oder was das eben beweist, genau diesen gleichen Stein, wenn du weit hinaus fliegst ins All und du wirfst diesen Stein, also nicht auf einem Planet, sondern du wirfst den Stein irgendwo draußen im All, dann dieser Stein, was macht er? Er geht genau in die Richtung, in der du ihn geworfen hast, in der gleichen Geschwindigkeit, theoretisch für immer und ewig. Theoretisch für immer und ewig. Warum? Weil es keine Erdanziehungskraft mehr gibt, die ihn irgendwie aufhalten könnte. Okay? Deswegen, dieser Stein fliegt die ganze Zeit in die gleiche Richtung für immer und ewig. Das ist in der Realität natürlich nicht der Fall, weil er vielleicht irgendwann mal irgendwo so in eine Laufbahn trifft oder irgendwo angezogen wird oder gegen einen Komet fliegt oder was auch immer. Aber in Wirklichkeit, er würde immer gleich. Warum würde er immer in die gleiche Richtung fliegen? Weil, wie die Regel lautet, es gibt keine Ursache, es gibt kein Verursachtes und es eine Ursache dafür gibt. Und wenn du verursacht hast, dass es in diese Richtung fliegt, und du sagst jetzt, es soll stehen bleiben oder runterfallen oder irgendetwas, dann brauchen wir eine andere Ursache, die das, was du gemacht hast, wieder sozusagen aufhebt. Okay? Das heißt, wenn der Stein dann irgendwann mal langsamer wird, dann weißt du, es muss einen Grund dafür geben. Wenn der Stein runterfällt, muss es einen Grund geben. Wenn der Stein irgendwo aufhört zu fliegen, muss es einen Grund dafür geben. Ansonsten kann es nicht sein, dass dieser Stein einfach aufhört zu fliegen. Das ist dieses Gesetz, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Das ist der eine Begriff, den viele Menschen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, benutzen. Die Natur. Die Natur sogar sprachlich gesehen, vom ursprünglichen Begriff Natur, weiß man, also sprachlich gesehen, dieser Begriff bedeutet etwas, das erschaffen worden ist. Etwas, das gemacht worden ist. Ja? Kann man die entsprechenden Leute fragen, die sich in diesem Wort auskennen. Das ist nämlich kein deutsches Wort ursprünglich. Und zwar, wie wenn ich sage ein Passiv, zum Beispiel ich sage im Deutschen, etwas ist erschaffen. Erschaffen ist ein Partizip, Entschuldigung, nicht Passiv, ein Partizip. Ja? Das heißt, jemand hat das gemacht. Etwas Gemachtes, etwas Gebackenes, etwas Gekochtes, das heißt, es wurde gemacht. Ja? Immer dieses wurde bedeutet eben, dass es gemacht worden ist von jemand anderem, von irgendeiner dritten Person, die nicht erwähnt worden ist. Ein zweiter Begriff, den Menschen benutzen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, aber natürlich auch benutzt wird von Leuten, die an Allah glauben, aber es geht ja darum, dass man mit diesem Begriff versucht, auszuschließen, den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Begriff des Zufalls. Und zwar auf Arabisch Sudfa. Sudfa, dieser Begriff Zufall, ist, damit meint man, eigentlich sprachlich gesehen, irgendein Ereignis, das unvorhergesehen eingetroffen ist. Ein Ereignis, das ungeplant ist. Ja? Man schmeißt einen Würfel und dann kommt die Ziffer 5. Das ist ein Ereignis, das du nicht geplant hast. Deswegen ist es von deiner Sicht her ein zufälliges Ereignis. Okay. Natürlich, ich sage jetzt einen Satz. der nicht unbedingt jetzt was direkt zum Thema zu tun hat, aber für uns als gläubige Menschen, für uns als gläubige Menschen ist dieser Begriff Zufall ein relativer Begriff. Manche Menschen, sie benutzen diesen Begriff und sagen, es gibt Zufall, Ungeplantes. Die Aussage so zu sagen, ist falsch. Und manche Leute sagen, Zufall darf man nicht sagen, weil alles ist geplant von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Wahrheit liegt, wie auch in diesem Fall, sehr oft in der Mitte. Ja, deswegen, es kommt immer darauf an, was man damit sagen will. Und man kann nicht leugnen, dass ein Mensch, wenn er spricht, eine bestimmte Absicht hat. Und dass ein Mensch, wenn er spricht, eine bestimmte Sache in einem bestimmten Kontext spricht. Und deswegen, wenn ich sage, wenn ich vom Zufall spreche und damit meine, dass etwas von mir nicht geplant war, ich habe ihn zufällig in der Stadt getroffen, das heißt, sprachlich gesehen, ich habe mit ihm keinen Termin gehabt, sondern ich bin dort gewesen, er auch, ohne dass wir uns vorher verabredet haben. Diese Art von, oder Zufall in diesem Sinne, ist sicherlich vollkommen in Ordnung und spricht nichts dagegen, dass man diesen Begriff in diesem Kontext verwendet. Und wenn man aber meint, mit Zufall, dass ein Ereignis ist, das ungeplant ist von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sicherlich eine Sache, die unser Aqida widerspricht. Warum? Weil wir glauben, dass die sechste Säule des Iman ist eben der Glaube an Al-Qadr. Und der Glaube an Al-Qadr bedeutet ja gerade, dass alles, was geschieht bis zum Tage der Auferstehung, bis zum Tag der Auferstehung von Allah subhanahu wa ta'ala bereits in einem Buch geschrieben steht, dass es geschehen wird. Insofern, es kann nicht sein, weil Al-Qadr ist ja nichts anderes letztendlich als das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, das er aufgeschrieben hat. Oder ein Teil des Wissens Allahs, was er aufgeschrieben hat. Ja? Und deswegen kann es nicht sein, dass es etwas gibt, was zufällig ist in diesem Sinn. Weil Allah hat alles gewusst, subhanahu wa ta'ala. Insofern muss man hier aufpassen, dass man auch dem Bruder oder der Schwester, die einen sozusagen dafür angreift, dass man diesen Begriff benutzt, dass man ihm sagt, langsam, dass man ihm erklärt, was man damit eigentlich sagen wollte. Okay, der Begriff des Zufalls, haben wir beim letzten Mal auch darauf hingewiesen, die Menschen versuchen zu erklären, dass es das, was es gibt in diesem Universum, zufällig entstanden worden ist. Und sie sagen, dass alles, was es an Schönheit gibt, und alles, was es an Beeindruckendem gibt, und alles, was es an Ordnung gibt, sie sagen, das war nicht beabsichtigt und das war nicht geplant, sondern das ist alles zufällig entstanden. Und natürlich diese Aussage, wenn ein gesunder Mensch darüber nachdenkt, also ein gesunder Menschenverstand darüber nachdenkt, merkt er schnell, dass das niemals die Wahrheit sein kann, weil das Ergebnis ist von was? Von einer Person, die nicht an Allah glauben will. Das heißt, wenn du nicht an Allah glaubst, du kannst immer noch nicht leugnen, dass die Sachen geordnet sind. Du kannst nicht leugnen, dass die Sachen, du kannst nicht glauben, dass die Sachen geordnet entstanden sind, schon immer so gewesen. Das kannst du nicht glauben. Sogar nicht einmal diese Person glaubt das. Deswegen muss sie jetzt wieder etwas erfinden, einen Gottersatz dafür, dass die Sachen geordnet sind. Also sagt sie, der Zufall hat sie geordnet. Das heißt also, dass wir verstehen, es geht hier um Menschen, die teilweise gar nicht nach der Wahrheit suchen. Und deswegen muss man immer aufpassen, wenn man Da'wah macht, was ist eigentlich das für eine Person, die vor einem steht. Denn dann kommen plötzlich ganz verrückte Ideen und es werden mit Zahlen gespielt im Millionenbereich oder sogar im Milliardenbereich, also Jahren von Millionen und Milliarden von Jahren, in der Dinge entstanden worden sind. Und da werden plötzlich Schlussfolgerungen gemacht, in Bezug auf Dinge, die man niemals in seinem Leben gesehen hat. Also das heißt, man beruht sich auf Urzeiten, Millionen von Zeiten, wo etwas geschehen sein soll, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, zum Beispiel zu einem Menschen oder zu einem Tier oder zu was auch immer. Das heißt, man beruht sich jetzt auf Dinge, die man niemals gesehen hat, die man niemals nachweisen kann. Es ist eine bloße Vermutung, auf die man eine Aqida aufbaut. Ja, und deswegen ist dieser Atheismus in keinster Weise wissenschaftlich. Weil wissenschaftlich muss etwas bewiesen sein. Wissenschaft, wie betreibt man Wissenschaft? Man macht meinetwegen eine Vermutung. Aber dann muss man diese Vermutung beweisen, indem man viele Experimente macht. Und diese vielen Experimente, sie werden irgendwann mal so viele, dass der Verstand sagt, okay, das muss wahr sein. Es kann nicht anders sein. Und es bleibt vielleicht trotzdem eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es falsch sein könnte. Aber das ist, so treibt man Wissenschaft. Ansonsten, wenn man eine Theorie aufstellt, die man in keinster Weise nachweisen kann, nicht begründen kann und gar nichts, dann ist diese Sache natürlich nicht wissenschaftlich haltbar. Und deswegen müssen wir ganz klar festhalten, dass es genügend Wissenschaftler gibt, die zu der Erkenntnis gekommen sind, dass solche Ansichten dem Verstand widersprechen. Und Alhamdulillah, wie wir gesagt haben, die Sache mit dem nicht an Gott glauben ist eine Sache, die wenig vorhanden ist. Wenig vorhanden ist. Meistens sind die Menschen, auch die sagen, ich glaube nicht an Gott, sie meinen, sie glauben nicht an den Gott, den man ihnen vielleicht beigebracht hat oder so. Ja, deswegen muss man aufpassen, wenn ein Christ zum Beispiel, ein ursprünglicher Christ sagt, ich glaube nicht an Gott, dann musst du nur wissen, dass er sowieso von vornherein eine falsche Gottesvorstellung gehabt hat. Also ich meine jetzt der 0815 Christ, der Christ von Geburt ist, sage ich mal, und eigentlich von seinem Glauben keine Ahnung hat und irgendwann mal oder sich damit beschäftigt und sagt, nee, ich glaube nicht daran. Aber der weiß gar nicht die Gottesvorstellung im Islam, der kennt gar nicht die Fehler in Bezug auf die Aqida, die es im Christentum gibt, der kennt das gar nicht. Und deswegen muss man hier aufpassen, was er eigentlich damit sagen will. Leute, die von Zufall sprechen, sind vergleichbar mit Menschen. Stellt euch vor, man hat ein Haus und darin ist eine Box mit vielen Buchstaben und dann plötzlich gibt es ein starkes Erdbeben und diese Buchstaben, sie fallen dann zueinander, dieser Zufall, ja, sie fallen dann zueinander und plötzlich entsteht dort ein Buch und dieses Buch hat auch Kapitel und hat Unterkapitel und interessanterweise macht dieses Buch auch noch einen Sinn. Das heißt, da gibt es sinnvolle Reihenfolge von Buchstaben und es gibt ein Wissen, das sozusagen da hinein gesteckt worden ist. Oder man stellt sich vor, einen blinden Menschen, dem man eine Nadel in eine Tafel reinsteckt, eine Nadel senkrecht in eine Tafel und dann gibt man ihm eine Nadel und dieser Blinde wirft jedes Mal mit dieser Nadel und trifft den Kopf der Nadel, die schon in der Tafel drin steckt. Und dann wirft er ein zweites Mal und er trifft wieder genau den Kopf der Nadel, die in der anderen Nadel drin steckt und so weiter und so fort. Diese Sache, also so wahrscheinlich ist das oder vielleicht noch unwahrscheinlicher oder wahrscheinlicher, ist es, was manche Menschen behaupten, wenn sie irgendwie davon sprechen, dass das Universum zufälligerweise entstanden worden ist, was natürlich kein gesunder Mensch nachvollziehen kann. Es gibt noch ein weiterer Begriff, der wichtig ist und der uns auch hilft. Also wir wollen jetzt hier festhalten, dass diese Begriffe, von denen manche Menschen sprechen, besonders Atheisten sprechen, ein Argument letztendlich gegen sie sind. Die Natur, darüber haben wir gesprochen. Dann über den Zufall haben wir auch gesprochen. Das ist im Gegenteil, das ist alles ein Hinweis umgekehrt genau darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der alles erschafft und alles gemacht hat. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, die man im Arabischen Ad-Darura nennt, und zwar Notwendigkeit. Ja, diese Notwendigkeit ist ein theoretischer Ansatz. Also wir haben den ersten Ansatz, den wir gehabt haben, war, wenn es etwas gibt, dann muss es jemand geben, der das gemacht hat. Es gibt nichts Verursachtes ohne einen Verursacher. Aber es gibt noch einen zweiten Ansatz, der ähnlich ist wie dieser. Und zwar, alles, was es geben kann und nicht geben kann, könnte man in drei verschiedene Teile einteilen. Entweder die Sache es notwendigerweise. Entweder eine Sache gibt es notwendigerweise. Oder eine Sache kann es nicht geben. Oder eine Sache kann es geben. Okay? Das heißt, das sind in der Qanun al-Wujub, das ist nicht al-Darura. Also entweder eine Sache gibt es, also wenn du darüber nachdenkst, verstandesgemäß, ja, eine Sache, die irgendeine Sache, wenn du dich vorstellst, ja, diese Sache, entweder muss es sie geben, also man kann sich nicht vorstellen, dass es sie nicht gibt. Der Verstand kann sich nicht vorstellen, dass es die Sache nicht gibt. Oder diese Sache kann es auf keinen Fall geben. Der Verstand kann also sich nicht vorstellen, dass es sie gibt. Und die dritte Möglichkeit ist, es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Dann überlegen wir uns. Die erste Kategorie. Eine Sache, die es geben muss. Da müssen wir kurz was voraussetzen. Wir setzen voraus zum Beispiel eine Regel. Jemanden gibt es, einen Menschen gibt es. Von heutiger Zeit. Damit wir Wunder ausschließen. Dann wissen wir, dass es zu diesem Menschen einen Vorfahren gegeben haben muss. Okay? Jeden Menschen, den du siehst auf der Welt, du weißt, es muss einen Vorfahren zu ihm gegeben haben. Die zweite Kategorie ist eine Sache, die es nicht geben kann. Beispiel: Die Hälfte von einem Ganzen kann nicht mehr sein als das Ganze selbst. Ein Mensch kommt zu dir und sagt, die Hälfte meiner Ernteerträge ist mehr als meine gesamten Ernteerträge. Das ist nicht vorstellbar, weil die Hälfte ist die Hälfte von einem Ganzen. Und das Drittel ist ein Drittel von einem Ganzen. Ja? Deswegen ist nicht vorstellbar, dass ein Mensch sagt, ein Viertel ist größer als ein Drittel in meiner Welt. Das geht nicht. Ja? Das heißt also, es gibt Dinge, die sind notwendig, und es gibt Dinge, die sind nicht notwendig. Jetzt fragen wir uns, und es gibt Dinge, die können sein. Also wir unterhalten uns jetzt über Außerirdische. Außerirdische auf einem Planeten irgendwo weit entfernt. Kann es die geben? Warum nicht? Können ja sein, dass es die gleichen Umstände gibt woanders und die gibt es. Das können wir nicht. Wir können nicht sagen, es muss es geben oder es muss es nicht geben. Kann sein, es gibt es. So. Jetzt fragen wir uns. Alles, was es gibt auf dieser Welt, der Mensch, die Tiere, die Sonne, die Erde, die Sterne und was auch immer, in welche der drei Kategorien passt das hinein? Passt es hin? Alles, was es gibt, muss es das geben? Die Antwort lautet nein. Es muss nicht geben, denn es hätte auch diese Universum geben können, ohne die Erde darauf. Und es hätte auch diese Erde geben können, ohne die Menschen darauf. Und der Beweis ist, es gab eine Zeit auf der Erde, wo es keine Menschen gegeben hat. Und irgendwann wurde der Mensch auf die Erde gekommen. Ja? Insofern, die Sachen, die es gibt, bevor Allah subhanahu wa ta'ala Himmel und Erde erschaffen hat, gab es das alles nicht. Also muss nicht unbedingt die Sachen gegeben haben. Ja? Ich meine, es muss diese Sachen nicht unbedingt existieren. Die zweite Sache ist, kann es sein, dass diese Sachen unmöglich sind zu existieren? Nein. Die sind nicht unmöglich zu existieren. Weil die Dinge gibt es. Ich sehe es, ich weiß es schon. Also brauche ich nicht darüber diskutieren. Also bleibt es in der dritten Kategorie hängen. Alles, was es gibt, es kann sein, aber es muss nicht sein. Natürlich, es gibt die Dinge, das weiß ich. Darüber geht es nicht. Ich rede davon, der Verstand. Zwingt er mir auf, zu glauben, dass es bestimmte Dinge gibt? Die Antwort lautet nein. Also stellen wir uns die entscheidende Frage. Da es allerdings alles gibt, was hat sie dazu gebracht zu existieren? Was hat diese Dinge dazu gebracht zu existieren? Und dann kommen wir wieder zurück auf den ersten Grundsatz. Es gibt nichts Verursachtes ohne einen Verursacher. Und das ist, wie gesagt, ein zweiter Ansatz, um einen Menschen davon zu überzeugen, dass das, was es gibt, einen Verursacher gehabt haben muss und nicht einfach grundlos es existiert. Und gerade wenn wir schauen auf die Schönheit in der Schöpfung Allahs und wie alles schön zusammenpasst und wie alles genau im gleichen Gewicht, im ausgeglichen, zum Beispiel die Pflanzen, tagsüber, sie atmen CO2 ein und sie geben uns Sauerstoff, O2. Und nachts, genau umgekehrt, sie atmen Sauerstoff ein und atmen aus Kohlendioxid. Ja? Insofern, subhanallah, ist das eine Ausgeglichenheit in diesem Universum, deren Gleichen es keine zweite gibt. Wir sind sozusagen hier jetzt an dem das ist Punkt angelangt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala als unseren Schöpfer anerkennen. Das heißt, unseren Rabb. Denn alles, was wir jetzt gesagt haben, fällt in welche Kategorie des Tawhid? Ar-Rububiyyah. Und zwar die Tatsache, dass Allah unser Rabb ist. Und der Begriff Rabb im Arabischen, der beinhaltet ja gerade die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer von allem ist, dass er alles reguliert, Dabbara heißt regulieren, und dass er subhanahu wa ta'ala uns alle versorgt, denn wenn er alles erschaffen hat, dann ist er auch derjenige, der uns mit allem versorgt, er ist Ar-Razzaq, und wenn er schon alles erschaffen hat, dann ist er auch der Besitzer von allem, der Herrscher, der Besitzer, der Eigentümer von allem, was es gibt, Al-Malik. Deswegen ist Allah Malik al-Mulk, der Eigentümer des Universums, des Reiches. Diese Rububiyyah, das ist eine der drei Formen des Tawhid, auf die der Koran, der edle Koran, anspielt, beziehungsweise nicht anspielt, sondern der Koran ausdrücklich behandelt. Und aber das ist, wie wir wissen, nicht die Hauptbotschaft des Koran. Es ist eine der wichtigen Botschaften, zweifellos. Aber es ist nicht die Hauptbotschaft in dem Sinne, damit man nicht falsch versteht. Natürlich ist der Tawhid al-Rububiyyah Bedingung dafür, dass du ein gläubiger Mensch sein kannst, ein Muslim sein kannst. Aber es geht darum, dass die meisten Menschen, die durch den Koran al-Karim angesprochen worden sind, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben diesen Aspekt, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sowieso schon dran geglaubt. Das war so keine Sache, wo man große Überzeugungsarbeit leisten musste. Das Problem ist jetzt die Schlussfolgerung daraus. Und dazu kommen wir jetzt. Die Menschen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, kann man in verschiedene Stufen einteilen. Die erste Stufe ist diejenigen, die die Kenntnis über Allah durch Nachdenken und durch Überlegen und durch Wissenschaft bekommen haben. Das sind diejenigen Menschen, die nachdenken über Schöpfung Allahs und dann zur Schlussfolgerung kommen, also zur Erkenntnis gelangen, dass derjenige, der dahinter steckt, mächtig sein muss, einen Willen haben muss, Wissen haben muss, dass er Weisheit haben muss und dass er alles reguliert. Das heißt, diese Eigenschaften der Rububiyyah, darauf kommt man, wenn man darüber nachdenkt, über die Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Aber diese Menschen, sie haben keine Kenntnis über die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn die Namen Allahs, du kannst nicht aus einer Tat, die Allah getan hat, einen Namen ableiten. Das geht nicht. Ja, ein Name ist ein eigener Name, das ist fest vorgeschrieben. Da kannst du nicht jemandem einen Namen geben aufgrund einer Person, die läuft. Sein Name ist nicht deswegen ein Läufer, sondern das ist eine Eigenschaft von ihm, dass er läuft. Ja, deswegen, man kann nicht aus einer Tat von einem Menschen, auch nicht aus der Tat Allah subhanahu wa ta'ala, einen Namen ableiten. Ja? Da muss man, deswegen diese Menschen, die durch Überlegung und die durch Forschung und die durch Wissenschaft zur Erkenntnis gekommen sind, dass es Allah gibt, ihr Glaube an Allah ist mangelhaft oder ungenügend, besser gesagt. Denn sie haben keine Kenntnis über die Namen Allahs. Sie haben keine Kenntnis über die Eigenschaften Allahs, die sie dazu bringen, ihn zu lieben und ihn, subhanahu wa ta'ala, ihm gegenüber Ehrfurcht zu zeigen. Und sie haben auch keine Kenntnis über diejenigen Eigenschaften Allahs, die sie dazu bringen würde, sich ihm zu nähern, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie kein Wissen haben über das Buch Allahs und über seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Die Schlussfolgerung dieser Kenntnis über Allah, subhanahu wa ta'ala, ist, dass diese Menschen für immer und ewig in die Hölle gehen werden. Weil ihr Iman oder ihre Kenntnis, ihre Ma'rifa über Allah subhanahu wa ta'ala ist zwar teilweise da, aber ungenügend. Ja, ungenügend. Das heißt, es kann ihnen in diesem Leben in dem Sinne helfen, dass sie zufriedener sind als andere, die nicht wissen, warum es sie gibt und so weiter. Und es kann auch dazu vielleicht führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits die Strafe für sie erleichtert, im Gegensatz, also einfacher macht als zu anderen. Das ist Al-Ghaib, über das wir uns nicht unterhalten. Kann sein, kann nicht sein, Allahu A'lam. Aber entscheidend ist, dass diese Form des Iman, sprachlich gesehen, ist nicht die Form des Iman, religiös gesehen, von der wir gesprochen haben, weil diese Form von Glauben wird ihnen im Jenseits nichts nützen und sie werden für immer und ewig in die Hölle gehen. Die zweite Stufe von Menschen sind diejenigen Gläubigen durch Nachahmung basierend auf einer gesunden Fitra. Diejenigen Menschen, die glauben Allah subhanahu wa ta'ala, aber nachahmend. Das heißt also, sie glauben, weil es so viele Menschen gibt, die auch daran glauben, sie sind eben einer von ihnen. Oder weil ihre Eltern geglaubt haben, glauben sie ebenfalls auch. Das nennt man Taqlid, ja, Nachahmung in Bezug auf Glaube, was problematisch ist. Und was von manchen Gelehrten auch nicht akzeptiert wird. Ja. Aber diese Form von Glaube, wenn es zum Beispiel mit der Fitra übereinstimmt, ja, das heißt, der Mensch hat eine gesunde Fitra, eine gesunde natürliche Veranlagung, so wie Allah ihn noch erschaffen hat, und er erfährt von Allah subhanahu wa ta'ala, jemand teilt ihm das mit, die Menschen teilen das mit, sie sagen, wie man beten muss, sie sagen, wie man fasten muss, und sie sozusagen überbringen einem diese Botschaft, dann ist man zweifellos ein gläubiger Mensch, weil man bestätigt das, was Allah gesagt hat, und man bestätigt das, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was der Prophet übermittelt hat, und setzt das Mindestmaß davon um. In diesem Fall ist man ein gläubiger Mensch, allerdings natürlich gehört man zur schwächsten, ist man auf der untersten Stufe der gläubigen Menschen, und dementsprechend ist die Liebe zu Allah gering und dementsprechend ist auch die Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala am geringsten, und das trifft sicherlich auf sehr viele Menschen zu. Die dritte Stufe ist derjenigen gläubigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala dadurch kennengelernt haben, indem sie in seinem Buch gelesen haben und indem sie gehört haben, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Allah azza wa jall zu sagen hat und seine Religion. Und das sind diejenigen gläubigen Menschen, die am meisten Liebe haben zu Allah und die am meisten Allah gehorchen, am meisten Ehrfurcht vor ihm haben, und das sind diejenigen, über die Allah azza wa jall sagt in Surat Fatir in der 28. Aya: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Das heißt, besonders diejenigen fürchten Allah, die gelehrt sind. Oder anders übersetzt, besonders die Gelehrten sind diejenigen, die Allah fürchten. Denn das Wort innama im Arabischen kann man übersetzen mit nur oder auch mit ausschließlich. Man könnte auch übersetzen, nur diejenigen, die gelehrt sind, sie fürchten Allah. Das heißt, so wie es ihnen wirklich gebührt. Manche Ulama, sie machen noch eine vierte Stufe. Sie sagen, dass der Iman der Propheten, aber das ist nur eine Unterteilung. Das heißt also, diejenigen gläubigen Menschen, die sich mit dem Koran beschäftigen und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigen, ihr Iman ist unterschiedlich stark. Und deswegen, derjenige, der sich viel beschäftigt, hat mehr Iman. Und der mehr umsetzt, hat mehr Iman. Und wer weniger, hat weniger. Und zweifellos, die Propheten Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, ihnen Segen und Heil schenken. Sie haben sicherlich die höchste Stufe des Iman erreicht. Unter anderem dadurch, dass sie Wunder gesehen haben, die kein anderer Mensch gesehen hat. Deswegen das schöne Beispiel aus Surat al-Baqarah, wo Ibrahim a.s. gesagt hat, Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mauta. Das heißt, mein Herr, zeig mir, wie du das Tote lebendig machst. Und da kennt ihr die Geschichte mit den Vögeln, die er in Stücke zerschneiden sollte und die er auf die verschiedenen Berge legen sollte. Zusammengefasst, Allah hat ihn dann gefragt, awalam tu'min, glaubst du etwa noch nicht? Dann sagte er, bala, sagte er doch. Das heißt, er glaubt, er hat keinen Zweifel. Walakin liyatma'inna qalbi, aber damit mein Herz sich beruhigt. Ja? Und das zeigt eben, es gibt eine Stufe des Iman und es gibt eine Stufe, die noch darüber ist. Ja? Und deswegen, es gibt Gläubig und Gläubiger, ganz einfach. Und das ist die Aqidah der Ahl-Sunnah, dass die Menschen eben nicht alle auf der gleichen Stufe des Iman sind. Ja? Und Ibrahim a.s. wollte dieses Wunder sehen, damit sein Herz noch gefestigt ist. Aber es war schon gefestigt. Es ist nicht so, dass er gesagt nicht geglaubt hätte. Und die Propheten, sie haben eben verschiedene Wunder gehabt, wodurch ihr Iman natürlich noch mehr gefestigt worden ist. Und ihr kennt unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat zahlreiche Wunder gehabt, unter anderem, dass er in wenig Wasser seine Hand hineingelegt hat oder gesteckt hat. Und daraufhin ist das Wasser zwischen seinen Fingern hervorgequollen. Und es ist so viel geworden, dass die Menschen alle davon Wudu gemacht haben, alle davon trinken konnten, obwohl es Hunderte, wenn nicht sogar 1000 Menschen gewesen sind. Also über 1000 Menschen, wenn ich mich richtig entsinne, in einer Überlieferung. Und als letztes, liebe Geschwister, möchten wir inshallah heute, dann sind wir inshallah auch am Ende unserer Zeit angelangt, einen weiteren Hinweis, denn der Iman an Allah, haben wir gesagt, es gibt verschiedene Stufen. Diese Stufen jetzt darf man sich nicht jetzt zu sehr da festhalten an so etwas. Ja, das sind Stufen, man kann das auch anders einteilen, man kann das noch verfeinern, und das ist nur eine grobe Einteilung. Damit soll gesagt werden, es gibt Menschen, die glauben an Allah, aber ihr Iman an Allah nützt ihnen nichts. Und es gibt Menschen, die glauben an Allah, ihr Iman nützt ihnen etwas. Also es gibt Menschen, das sind also auch zwei Kategorien, kannst du sagen. Das sind die zwei entscheidenden Kategorien. Okay? Nicht jeder Mensch, der sagt, ich glaube an Allah, ja, ich glaube an Gott, deswegen ein Muslim, ein Muwahhid, einer, der Tawhid umsetzt. Nein, das soll damit gesagt werden und nicht mehr als das. In Wirklichkeit, die Stufen des Iman, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass der Iman aus vielen Teilen besteht. Aus vielen Teilen besteht. Das Wertvollste davon ist La ilaha illallah. Okay? Und diese anderen Teile, die gilt es umzusetzen. Je mehr du vom Iman umsetzt, desto gläubiger bist du. Und wenn man seinen Verstand benutzt hat, um an Allah zu glauben, die Sache ist, dann ist der Verstand noch nicht fertig. Das heißt, man kann seinen Verstand immer noch weiter benutzen. Wenn es darum geht, über den Koran nachzusinnen. Wenn du über den Koran nachdenkst, kommst du zu einem noch stärkeren Iman. Und wenn du über die Schöpfung nachdenkst, kommst du wieder zu einem noch stärkeren. Deswegen Allah Azza wa Jalla im Koran Karim, Surat Al-Imran, am Ende von Surat Al-Imran, er fordert uns auf, dass wir nachdenken sollen über die Schöpfung von Himmel und Erde. Und er sagte, wahrlich in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Tag und Nacht sind Zeichen für Menschen, die Verstand besitzen. Diejenigen, die Allahs im Stehen gedenken, im Sitzen gedenken und auf der Seite liegend. Das heißt also, das sind gläubige Menschen, aber sie stärken ihren Iman noch mehr dadurch, dass sie darüber nachdenken und nachsinnen. Und deswegen gibt es auch eine weitere Möglichkeit, wie man seinen Iman stärkt und festigt, ist das Gesetz der Ordnung. Das Gesetz der Ordnung. Denn wenn wir uns betrachten, dass alles in diesem Universum eine Ordnung hat, dann kann man nur zu der Erkenntnis kommen, dass diese Ordnung gewollt ist von einem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der allwissend ist und wenn wir sogar in großen Dimensionen uns anschauen, die Planeten, wie sie umeinander kreisen, in großen, riesigen Dimensionen, dann schauen wir uns nochmal in kleinen Dimensionen an. Dieses Atom und diese Elektronen, die um diesen Atomkern schweben, ja, oder schwimmen oder fließen, oder wie man es auch nennt, fliegen, wie man auch nennen mag. Da sieht man, dass diese Sache eine unglaubliche Ordnung hat, und ebenso sollte der Mensch sich unterordnen der Ordnung Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sich ihm ergibt. Die Dimensionen des Himmels, die Weite des Himmels, die Orte, an denen sich die Sterne befinden, ich mache extra Unterschied zwischen dem Stern und dem Ort, an dem sich der Stern befindet. Denn ihr wisst, dass wenn man sich im Himmel die Sterne anschaut, dann subhanallah, kann es sein, oder kann nicht sein, sondern die Astronomen sagen, in Wirklichkeit, du schaust in die Vergangenheit. Weil diese Sterne, das Licht dieser Sterne, gelangt zu dir erst nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und du siehst sozusagen im Himmel etwas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja? Du siehst an Orten, Stellen, die Sterne sind gar nicht mehr da. Und man sagt sogar, manche von diesen Sternen gibt es gar nicht mehr, so weit sind sie entfernt, aber sie sind jetzt erst, das Bild sozusagen, ist jetzt erst zu uns gelangt. Wenn du auf diese, wenn du das Licht der Sonne betrachtest, das Licht, die Lichtstrahlen der Sonne und das Licht, das der Mond uns reflektiert, und wenn du das alles siehst, dann siehst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache geordnet hat, damit wir auf dieser Erde gut leben können. Auch wenn du die verschiedenen Pflanzen anschaust und Bäume anschaust und Flüsse anschaust und Ozeane anschaust und die Tiere anschaust und die unterschiedlichen Arten sogar von Menschen anschaust, egal ob es die Sprachen sind oder ob es die verschiedenen Hautfarben sind, das alles weist darauf hin, dass Allah Azza wa Jal ein Schöpfer ist, der etwas nicht nur schön erschafft, sondern er erschafft etwas, deren Gleichen es nicht schon vorher gegeben hat. Deswegen ist er Al-Mubdi' subhanahu wa ta'ala. Und er ist Al-Alim, der Allwissende, denn derjenige, der so etwas erschafft und solche Ordnung und solche Gesetze erschafft, der muss ein Wissen haben, das kein anderer hat. Und er muss allweise sein, weil alles hat seinen Sinn. Es gibt nicht etwas Sinnloses in diesem Universum. Und das ist eben Allah subhanahu wa ta'ala. Und der gesunde Mensch im Verstand, er bringt einen dazu, nicht nur das anzuerkennen, dass Allah der Rabb ist, sondern dass er eben daraus schlussfolgert, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Ilah ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Ilah ist. Das heißt, sein Gott ist, den er anzubeten hat und dem er niemanden beigesellen darf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Dazu sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, in Surat Qaf, in der 6. Ayah, wollen sie denn nicht zum Himmel schauen über ihnen, wie er ihn erbaut hat und wie er ihn ausgeschmückt hat, und er hat gar keine Spalten und die Erde hat er auch ausgebreitet und darin Berge gesetzt und so weiter und so fort. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala stärkt unseren Iman durch diese Ayat und erinnert uns daran, dass wir das, was wir als Wissenschaft benutzen oder was wir als Wissenschaft bezeichnen, auch für unsere eigenen Zwecke benutzen sollen. Und wie viele Menschen sind durch das Nachdenken und durch das Erforschen zum Iman an Allah subhanahu wa ta'ala gekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.